Hier ist der natürlich Sunday Service. Die zweite Stunde. Es geht weiter mit den Konzerttipps hier beim Freien Senderkombinat. Zu empfangen in Hamburg auf 93,0 MHz. Eben gerade waren Shoo Shoo zu hören. Die Band um, wie heißt er noch gleich? Andy Stewart, glaube ich. Oder Jamie Stewart heißt er, genau. Ist in Hamburg zu Gast, wird Musik von dem neuesten Album Angel Guts Red Classroom vorstellt. Eben war der Track Stupid in the Dark zu hören. Schon ziemlich anstrengend, diese Musik und diese Platte im Allgemeinen. Wer sich das antun möchte, hat die Chance. Am Dienstag sind Shoo Shoo zu Gast auf Kampnagel. The Notfits sind in der Stadt, spielen in der Leitz-Halle. Und das Konzert ist ausverkauft. Für alle, die keine Karten bekommen haben, keine Bange. The Notfits kommen wieder und spielen am 7.7. in der Fabrik. Ich werde da nochmal Zeit gerecht darauf hinweisen. Dann ein Konzert, welches stattfindet im Molotow am Dienstag, und zwar The Amazing Snakeheads, gerade der ziemlich hipste Export aus Glasgow. Drei Boys, die richtig guten Rock'n'Roll machen und die das auf der Bühne wohl auch richtig gut rüberbringen. Das Beste, was man seit John Spencers Blues Explosion gehört hat. Erst sollte das Konzert ausfallen. Letzte Woche hieß es noch, die Band The Amazing Snakeheads sind in England für einen TV-Auftritt geplant. Heute kam die Mail, dass das Konzert doch stattfindet. Also findet dann wahrscheinlich der TV-Auftritt nicht statt. Wie auch immer, auf jeden Fall hier die Amazing Snakeheads mit ihrem Track Every Guy Wants to Be Her Baby. Him home and spits him out. there's blood trickling out from his mouth. Every guy he wants to be a baby. Every guy wants to be a diesem Song brauchten sie ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, aber dann ließen sie es richtig krachen. The Amazing Snakeheads hörten wir mit ihrem Track Every Guy Wants to Be Her Baby vom Album Amphetamine Ballads. Ihr könnt die Band live erleben und das soll großartig sein, habe ich mir sagen lassen. Am Dienstag spielen sie im Molotow. Das Konzert fällt nicht aus, war eigentlich vorgesehen, dass die Band in England auftritt im Rahmen einer Fernsehshow. Sie sind doch in Hamburg und spielen live im Molotow am Dienstag. Dann ist Bill Pritchard zu Gast im Knus. Bill Pritchard hat in den 80er, 90er Jahren einige Platten aufgenommen, einige Solo, einige mit diversen Bands. Dann ist er an der Versenkung verschwunden und gerade wieder aufgetaucht mit einem neuen Album, betitelt A Trip to the Coast. Ihr könnt ihn live erleben. Im Knust, hier kommt er mit Paname. A landscape appears, not to notice that she's leaving. Go north or go south, doesn't care, cause she's still breathing in the sounds of Paname. People are laughing, but Paul is yawning. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through Paname. faces are dull as the mists are forming. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through Panama. With trickle down feet, she imagines every single new street. And the light guides her way, east or west, she will not say. Just the sounds of Pan Am. Her eyes are wide open to the risk and the warning. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through Pan Am. Cafe's in swing and Polly is moving. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through Pan Am. The landscape has changed. Polly's view on what is old new. Go east or go west. Here's to us, let's have the best of the sounds of Pan Am. People are laughing, but Paul is yawning. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through, sleep through. Faces are dull as the mists are forming. Peppermint tea on a Friday morning. Sleep through. Sleep through Pan Am. Pan Am. Bill Pritchard war das. Wirklich hervorragendes englisches Singer-Songwriting hier zu hören auf seinem neuesten Album Trip to the Coast. Live spielt er im Knust und zwar am Dienstag, den 27.05. Am Dienstag gibt es auch eine CD-Release-Party von Helikon, die Band aus Hamburg, um Anne, Otto und Jochen Schmadtke veröffentlicht nächste Woche ihr neuestes Album, das heißt Stumme Detektive, und es wird gefeiert, natürlich mit einem Live-Konzert, Dienstag in der kleinen Astra-Stube. Hier kommt ihr Song, Wohin du willst. Thank you. wohin? Du willst, das war die Hamburger Band Helikon. Die wird ihr neues Album Stumme Detektive live vorstellen. CD-Release-Party am Dienstag, den 27. Mai in der Astra-Stube. Dann ist Jeremy Messersmith zu Gast in Hamburg und spielt im kleinen Donner. Hat gerade auch eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Heart Murmurs. Davon hören wir hier den Song Tourniquet. Das war ein Track von Jeremy Messersmith, der auch schon inzwischen 4 Alben veröffentlicht hat und das Ganze dann live im kleinen Donner im Haus 73 am Dienstag, den 27. März. Im Golem tritt am Freitag, also Mittwoch, Donnerstag ist nichts los, nichts Nennenswertes, zumindest Konzerte technisch. Am Freitag dann den 30. Mai im Golem aus Würzburg zu Gast eine Band namens Hildegard van Binge Drinking. Komischer Name, aber die haben gerade eine neue Platte aufgenommen und die wird veröffentlicht. Und hier ihr Track Deep. Also schon ziemlich postrockig, zumindest was das Instrumentelle angeht. Hildegard van Binge Drinking aus Würzburg sind zu Gast im Golem und zwar am Freitag, den 30.05. Am gleichen Tag, Übel und Gefährlich, treten auf Kreidler. Die haben mit ABC vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht und machen da Musik drauf, wie man sie seit 20 Jahren von Kreidler kennt. Instrumental und manchmal auch ein bisschen in die Länge gezogen. Hier kommt ihr Track Destino. Thank you. Das waren Kreidler und die spielen live in Hamburg am Freitag, den 30.05. im Übel und Gefährlich. Dennis Paul Weller in der Stadt, der Grandfather des Britpops, bringt eine neue Platte raus, sogar diese Woche. Freitag erscheint sie. Ich habe sie leider noch nicht gehört, aber ihr könnt ihn live erleben, wenn ihr wollt. Er spielt im Mojo Club und vielleicht ja auch ein paar alte Jam- und Style-Council-Sachen, Akustik mit der Gitarre. Das wäre doch was für den richtigen Paul Weller-Fan. Vielleicht nächste Woche dann was vom neuen Album. Wir machen weiter mit dem nächsten Tipp, und zwar Big Deal, eine Band aus den USA. Zu zweit angefangen, inzwischen auch als ganze Band unterwegs und im Herbst letzten Jahres mit June Gloom die zweite wirklich tolle Platte veröffentlicht. Ihr könnt sie sehen, Big Deal spielen in der Prinzen Bar. Hier kommt ihr wirklich ziemlich guter Track, Catch Up. Bye. Ketchup. Das war ein Track von Big Deal, die Band aus den USA spielt live in der Prinzenbar und zwar am Freitag, den 30. Mai. Ein Doppelkonzert gibt es im Grünspan. Da spielt zum einen The Melodic und dann noch Robert Francis. Robert Francis kommt aus Kalifornien und ist hier zu hören mit seinem Song Some Things Never Change vom Album Strangers in the First Place. Auch schon 2 Jahre alt, aber neues Material kenne ich leider von ihm noch nicht. Well, you and I, as time began, we're animals in the howling wind. A bitter lie, a bitter end, my enemy and my only friend. We're half asleep in the wilderness, and who's to say, who knows best? You say you'll change, I call you bluff. How do we say we've had enough? Something's never changed. Something's never changed. People like you, people like me, something's never changed. Well, what came first? An in-between, a carnival of made-up dreams, a boulevard where we first met, an afternoon, a sun that sets. It's all the same, 'cause I think of you in every place that I go to. You're such a kid, you'll always be. It keeps me alive when you're apart from me. Something's never changed. Something's never changed. People like you, people like me, something's never changed. I know we could start over, it's never gonna be the same. Same. 'Cause people like you, people like me, something's never changed. Das war Robert Francis, der tritt auf am Freitag im Grünspan. Ebenfalls dabei sind The Melodic, eine Band aus London kommen sie, glaube ich zumindest, oder doch woanders her. Wo kommen die nochmal her? Afro Parade ist auf jeden Fall das neue Album dieser Band. Doch, sie kommen aus Brixton, dem Londoner Stadtteil, so war das. Und die Platte wirklich schön, ziemlich folkig geworden, ziemlich ruhig auch. Hier kommen sie mit Come Outside, die Band The Melodic, wie gesagt, am Freitag live im Grünspan. Genau, so da war das. Oh, won't you come outside? You know it's well as I do. You know as well as me. You know, you know. I can leave you sleeping. I can leave you be. But oh, but oh. Oh, won't you come outside? We can think this over. We can think this through. So oh, let's go. But there's only so much thinking someone like me should do. So oh, so oh. Oh, won't you come outside? Zeit. Schönster Retro-Sound hier von The Melodic. Die Band live im Grünspan am Freitag, den 30. Mai. Damit kommen wir auch schon zum Konzerttipp der Woche. 3 Stück hätte ich zur Auswahl. Bill Pritchard am Dienstag im Knust. Dann eben gerade gehört The Melodic im Grünspan. Aber ich entscheide mich für Big Deal, die am Freitag in der Prinzenbar spielen. Das ist an dieser Stelle hier mein Konzerttipp der Woche. Vergaß ich vorhin noch zu erzählen, als wir die Band im Programm hatten. Weiter geht's mit Samstag, den 31.05. Da spielen Group Love im Molotow. Haben auch eine neue Platte veröffentlicht und ich habe aber nur was Älteres von denen da, weil die neue mir noch nicht vorliegt. Hier kommt Group Love mit ihrem Lovely Cup. To explain, so I'll drink you up. Das war musikalischer Einheitsbrei mit Group Love. Ihr könnt sie live erleben im Molotow am Samstag, den 31. Mai. Und dann ist auch schon Juni, nämlich der 1. Juni am Sonntag. Da spielt Charles Bradley and his Extraordinaries. Charles Bradley ist so ein Selfmade, soll ich sagen, nicht Millionär, sondern Selfmade Soulmate, müsste man sagen. Ist wirklich vom Tellerwäscher, also irgendwelche komischen Jobs in Restaurants gemacht, zum Soulsänger geworden. Nicht irgendwie im jungen Alter von 20 Jahren, sondern erst vor kurzem. Und ja, kann man hören, nach und auf seinem Album Victim of Love. Hier kommt er mit Confusion. Live spielt Charles Bradley am Sonntag, den 1.6. in der Großen Freiheit 36. Confusion, das war Charles Bradley. Alle Soul-Brüder und Soul-Schwestern finden sich ein, natürlich zu seinem Konzert am Sonntag, den 1.6. in der Großen Freiheit 36. Ebenfalls Sonntag sind Glaser zu Gast im Übel und Gefährlich, von denen auch noch ein Track, der letzte Konzerttipp für heute. Glaser hier zu hören mit ihrem Track Design. Und ja, dann geht's gleich weiter mit neuer Musik hier in der dritten Stunde beim Sunday Service.